sitz am Tisch, es ist schon lange nicht mehr hell, nur der Mond beleuchtet das Papier in einem gelblichen Ton. Scheinbar hat jemand in meinen Kopf Skalpelle gebohrt, denn ich spüre diese Schmerzen und sie lenken mein Wort. Phantomschmerz, doch ich schenk ihm mein Ohr, sehe im Rückspiegel noch meinen gestrigen Zorn und überdenk ihn von vorn. Ja, ich glaube, ich wurde mit einem guten Herzen geboren. Mein Skript war gut geschrieben, aber schwer zu performen und ich bin eingeknickt. Wie, weiß ich nicht, doch scheint's, hab ich mich irgendwo dann selber verloren. Nicht wiedergefunden, immer dasselbe von vorn. Dachte ich wär cool wie dieser Harrison Ford, doch wie es am Ende so kommt, hätte ich nach mir auch fast noch meine engsten Menschen verloren. Abschied ist ein hässliches Wort und ich will's nicht sagen, also muss ich irgendetwas ändern am Morgen. Bitte check mir immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, so oft gelogen, bis mir keiner mehr glaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch, immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, mich belogen und sonst keinem geglaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch. Ich hätt's allein wahrscheinlich nicht geschafft, zu erkennen, dass ich auch noch Dinge richtig mach. Mein Kopf ist sowas wie eine eigene kleine Wissenschaft, aber mein Diplom hab ich noch nicht geschafft. Hab im Dunkeln selten Licht gemacht, nicht weil ich nicht wollte, ich hab's einfach nicht gepackt. Reim auf den Takt, in Zeilen verpackt. Ich hab wieder meine Zeit verbrast und nur mit Schreiben in der Nacht. Aber Hauptsache du bist da und hilfst mir meine Fehler zu vergeben. Ich glaub heute wird ein guter Tag. Sieh, ich zeig dir was ich mache, leg das Blei der Zeiten ab. Bin nämlich einsam in der Nacht, meine Leichtigkeit zerhackt. Und wenn du wirklich willst, dann begleite diesen Pakt. Ich mein das, so wie ich sag, denn es wird einsam, wenn du keinerlei Begleiter mehr hast. Immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, so oft gelogen, bis mir keiner mehr glaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch, immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, mich belogen und sonst keinem geglaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch. Leere Dosen durch die Straßen treten, kein Plan vom Leben, dafür lachend jeden Nacht so cool Spaß verstehen, Samstagabends Gas zu geben, fern vom Garten Eden, statt zur Schule mit den Jungs lieber auf Partys gehen. Als Konsequenz hab ich in der Schule nur geknackt und dadurch letztlich beinahe noch mein Abitur verkackt. Denn Lucifer selbst lockt mit Freibier oder Flatrate saufen, der Wunsch wird unterdrückt, einfach von ihr wegzulaufen. So musste ich lernen, was besser und was schlechter ist, den schmalen Grat zwischen Honigbrot und Wespengift, und lernte diese Welt verstehen mit gar nichts in der Hinterhand, nur den Traum in meinem Kopf, der Flucht in Richtung Nimmerland. Hier war ich nie der stärkste Held, noch gab ich Fersen Geld, sondern trug das Licht der Unvernunft in eure Märchenwelt. Immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, so oft gelogen, bis mir keiner mehr glaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch, immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, mich belogen und sonst keinem geglaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch, immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich hab immer alles in den Zeilen verstaut, so oft gelogen, bis mir keiner mehr glaubt. Immer wieder, heute weiß ich es auch, immer wieder auf das Falsche vertraut, immer wieder zu viel Scheiße gebaut. Ich denk, das war genug, Digga, heute nicht, nein, so soll es nicht sein. Ohne Scheiß, ich kann das besser, bringe heute den Beweis.